geht an alle Bärinnen und Bärchen auf der Welt. Lala lieb, lala lieb, ich hab dich lala lieb, lala lieb, lala lieb, ja ich hab dich lala lieb, lala lieb, lala lieb, ich hab dich lala lieb. Dieses Lied geht an alle Bärinnen und Bärchen auf der Welt. Lala lieb, lala lieb, ich hab dich lala lieb, lala lieb, lala lieb, ja ich hab dich lala lieb, lala lieb, lala lieb, ich hab dich lala lieb, lala lieb. Ich hab dich lalala lieb, lalala lieb, lalala lieb, ja ich hab dich lalala lieb, lalala lieb, lalala lieb, ich hab dich lalala lieb, lalala lieb, lalala lieb, ich hab dich lalala lieb, lalala lieb, lalala lieb, ja ich hab dich lalala lieb. Ich bin ein Gummibär und du bist mein Bärchen, ja ich mag dich sehr, immer mehr und mehr. Ich bin dein Loverbär, als Zeichen meiner Liebe schenk ich dir mein Herz. Denn ich lieb dich sehr. Lieb, lieb, lieb, ja ich hab dich so doll lieb. Lieb, lieb, und du bist zu mir so lieb. Lieb, lieb, doch du bist so zuckersüß, oh ja. La la lieb, la la lieb, ich hab dich la la la lieb. La la lieb, la la lieb, ja ich hab dich la la lieb. La la lieb, la la lieb, ich hab dich la la la lieb. La la lieb, la la lieb, ja ich hab dich la la lieb. La la lieb, ich hab dich la la la lieb. La la lieb, la la lieb, ja ich hab dich la la lieb. La la lieb, ich hab dich la la la lieb. La la lieb, la la lieb, ja ich hab dich la la lieb. Nur zwei Bären sind ein Paar, jeder Bär braucht ein Bärchen. Und der Bärentraum wird wahr, jedem Bär ein Liebesmärchen. Bären suchen andere Bärchen, Bären brauchen Liebe. Nur zwei Bären sind ein Bärchen, Bärenliebe. Geht an alle Bärinnen und Bärchen auf der Welt. Ich hab dich